Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, Krähennest hier beim Pirat nochmal Aufstellungsversammlung Niedersachsen mit einem Spontangast zu einem Thema, von dem ich bis auf die Benutzung keine Ahnung habe. Aber stell ich doch am besten erstmal für die Zuhörer vor. Hallo, mein Name ist Klaus Polkert. Ich bin Mitglied im Bundesvorstand, bin dort zuständig für die Organisation der Parteitage und für den Betrieb von Liquid Feedback und noch ein paar kleinere Sachen wie den Jura-Kram und so Tagesgeschäft und so. Theater. Genau, und wir wollen heute über Liquid Feedback sprechen, weil ich habe erfahren, dass morgen hier in Niedersachsen noch ein Antrag zu einer ständigen Mitgliederentscheid, so rum ist es, gestellt werden soll. Und in dem Rahmen auch erfahren, dass es 12 Anträge zur SMV für den nächsten BPT gibt und einfach mal dich so als Kopf von dem Liquid Feedback Programm da zu fragen, sind diese 12 Anträge gut, worum geht es und so weiter. Okay, also da müssen wir erstmal mit einem Missverständnis aufräumen. SMV als ständige Mitgliederversammlung hat mit Liquid Feedback erstmal an sich gar nichts zu tun. SMV bedeutet, dass man ein Instrument hat, welches außerhalb der klassischen Parteitage, wo man halt hinfährt und sich trifft, und neben dem Vorstand, dass dort die Partei Entscheidungen trifft. Online, offline, wie auch immer. Man könnte also quasi auch per Briefwahl machen. Das wäre eine mögliche Sache, das wäre jetzt nicht besonders mutig oder innovativ, aber das geht auch, wird in Rheinland-Pfalz im Moment so gemacht. Die haben so eine ständige, dezentrale Mitgliederversammlung. Am Ende ist es so, wir haben in dieser Partei, die sich basisdemokratisch nennt und wo die Basis die Macht haben soll, hat die Basis kein Instrument, diese Macht auszuüben. Also sie hat diese Macht gar nicht. Also im Prinzip genauso wie jetzt bei den normalen Wahlen, wo man nur alle 4 Jahre zweimal zur Urne gehen kann, kann man hier zweimal im Jahr zum Bundesparteitag und stimmt dann, ich sag mal, über die Anträge, die durch Glück in Anführungsstrichen drankommen, ab. Wir haben ja, glaube ich, Backoffice über 170 Anträge für den nächsten Parteitag. Genau, also das ist auf mehreren Ebenen problematisch im Moment. Unsere Parteitage sind zu ineffizient. Wir haben zu viele Anträge für die zu kurze Zeit. Es gibt auch Dinge wie zum Beispiel, was sagen wir zu dem Bundeswehreinsatz in Mali? Das wird nie auf den Bundesparteitag drankommen, weil da geht es um Wahlprogramm, Grundsatzprogramm, Satzungen, wir werden Vorstände. Da wird man über sowas nie reden. Also wird es zu dem Punkt nie eine Position der Partei geben. Also die muss der Vorstand dann als andere, als zweites Organ, was Entscheidungen treffen kann, der muss es irgendwie ableiten aus dem Programm. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das funktioniert nicht. Ja, doch, aber es gibt meistens einen Shitstorm, egal wie man macht, das, ne? Genau, das meine ich damit. Man macht das, egal wie man es macht, das ist falsch. Dann macht man halt das, was man für richtig hält, um wenigstens ruhig schlafen zu können. Aber man gefühlt tut man immer der Hälfte der Partei weh. Wenn man jetzt einen Beschluss hätte, zum Beispiel, dass die Partei dann, wie auch immer, gerade den Tool sagt, dieser Bundeswehreinsatz in Mali ist gut oder schlecht oder was auch immer, dann kann der Vorstand oder dann später die Bundestagsfraktion hat eine Unterstützung für die Entscheidung, die sie dann treffen muss. Also zum Beispiel, die Bundestagsfraktion wird irgendwann solche Entscheidungen treffen müssen. Da geht es eben darum, Verlängerung irgendeines Einsatzes, Zustimmung zu einem Gesetz. Und da hat man in der Regel genug Vorlauf, um in dem, sagen wir, 6-7 Wochen, Vierteljahr langen Prozess innerhalb der Partei eine Position finden zu können. Aber der Vorlauf ist nicht lang genug, um bis zum nächsten Parteitag warten zu können. Und wenn er jetzt zufällig gerade günstig läge, würde es nicht drankommen, weil eben wichtige Sachen da sind. Also gibt praktisch zwei Ebenen. Einmal, wir sind so ineffektiv, wir müssen Positionen finden außerhalb von diesem einen Programmparteitag im Jahr, weil wir auch von Medien stehen wir unter Beobachtung. Wir müssen Aussagen treffen zu konkreten Sachen. Da gibt es Verbraucherschutzskandale und sonst irgendwas. Da können wir uns immer was ableiten, aber es ist immer besser, wenn die Basis, also die Partei selbst entscheidet, nicht eben die 7 oder 9 Bundesvorstände, die es am Ende irgendwie immer falsch machen, egal wie. Da hast du dann direkt die Rückfrage, sagst du es gerade für die künftige Bundestagsfraktion. Wir Piraten haben mittlerweile 4 Landtagsfraktionen. Weißt du, wie es da vor Ort läuft? Also ich weiß, dass die Schleswig-Holsteiner, der Landesverband, mich händeringend darum bittet, dass endlich diese Untergliederung im Liquid Feedback passieren, damit sie irgendeinen Kanal zu ihrer Fraktion haben, den sie im Moment nicht haben. Die haben also die Mailingliste, die haben Twitter, die können halt hingehen, aber so direkt eine Möglichkeit, wie man der Fraktion ein Signal geben kann, die Partei, also der Landesverband in dem Fall, steht zu der thematischen Frage XY so. Das gibt es halt im Moment nicht. Und man kann das mit Liquid Feedback machen, das ist aber halt nicht verbindlich. Dann. Das ist halt also diese Meinung, wie eine Umfrage, ein unverbindliches Meinungsbild, da kann halt der Parlamentarier immer noch sagen, ja mein Gott, da machen nur 400 Leute mit, das ist mir egal. Gut, okay, an dem Punkt könnte man sowieso grundsätzlich sagen, wir sind für das freie Mandat. Das ist so eine Knackpunktschraube, sag ich mal. Also der Parlamentarier kann natürlich immer machen, was er will, weil er das freie Mandat hat. Also das muss man auch festhalten, das soll nie gesteuert werden. Aber es ist für ihn natürlich einfacher, Entscheidungen zu treffen, wenn er weiß, wie die Partei, für die er im Bundestag sitzt, wie er die vertreten soll. Also man kann jetzt auch, der sitzt ja nicht drin, kommt nicht in den Bundestag rein und ist dann plötzlich völlig losgelöst von der Partei, sondern vertritt er immer noch die gemeinsamen Werte und Positionen. Und wenn es halt darum geht, eine, das ist ein ganz unangenehmes Wort, eine piratische Position zum Bundeswehreinsatz in Mali, ist ein schönes Beispiel, weil da der Zeitablauf genau passt, dort zu finden, dann hat es viel einfacher zu entscheiden, ob er bei der Gewissensfrage mit Ja oder Nein stimmt. Und es ist halt einfacher, wenn er sagt, also meine Partei möchte diesen Einsatz nicht, da stimme ich dem auch dagegen, oder sie möchte das natürlich, aber mein Gewissen sagt, ich möchte es trotzdem abstimmen, dann kann er das natürlich tun, aber muss es natürlich begründen, warum er gegen seine Partei stimmt. Passiert bei anderen Parteien auch, der Ströbele stimmt ständig gegen seine Fraktion aus Gewissensgründen, das funktioniert also auch, das kann man machen, aber die wissen halt, wie die Partei am Ende dazu steht, und das sowas fehlt uns halt. Wir haben bis jetzt nur unverbindliche Tools, wir haben dieses Lime-Survey, wir haben Liquid Feedback, was leider nicht verbindlich ist, und wir haben kein Instrument in dieser basisdemokratischen Partei, wo die Basis wirklich außerhalb von Parteitagen Macht hat, und mit so einer ständigen Mitgliederversammlung, egal wie die dann aussieht, das ist im Moment eigentlich noch völlig offen lassen, mit so einem Instrument kann sich die Basis erstmal die Macht geben, die sie eigentlich immer haben will. Weil wenn sie das nicht tut, dann bleibt es dabei, 2 Bundesparteitage im Jahr, an einem wählen wir Vorstand, am anderen machen wir irgendwie Programm, und den Rest des Jahres muss es der Vorstand machen. Und man will das zwar nicht, weil basisdemokratische Vorstände sind der Hausmeister und machen eine Verwaltung. Das funktioniert aber nicht, weil die Vorstände sind die einzigen, die außerhalb des Parteitags dann die Entscheidung treffen dürfen. Also die müssen das auch tun irgendwann. Und wenn halt die Partei gefragt wird, Herr Schlömer, wie stehen Sie zum Afghanistan-Einsatz? Oder Herr Polkert, was halten Sie von der Rente mit 67? Dann müssen wir irgendeine Position finden und dann können wir uns irgendwas ausdenken oder können unsere eigene Meinung sagen. Können aus dem Programm was ableiten, oder es wäre viel einfacher, wenn es einen Beschluss gäbe, Positionspapier, die Rente mit 67 ist scheiße. Und dann könnten wir als Vorstand halt sagen, die Partei will das nicht, wir wollen, sie hört es mal ab 60 Rente geben, so als Beispiel. Gut, okay. Das war jetzt so der Oberbau, unabhängig vom Tool. Jetzt habe ich gestern eine Mail gesehen, die war, glaube ich, auch von dir, die ist weitergeleitet worden. Alles wird bei Liquid Feedback, was wir jetzt momentan in der Erprobungsphase haben, schöner, toller, besser und glänzender. Okay, also, noch ein Missverständnis, mit dem wir aufräumen müssen. Liquid Feedback ist nicht in der Erprobungsphase. Okay. Das Liquid Feedback ist damals, also es ist A, unabhängig von der SMV, aber trotzdem ist es damals beschlossen worden, wir setzen es ein. Genauso wie man sich irgendwann entschieden hat, wir setzen eine bestimmte Software für den Mail-Server ein, wir setzen eine bestimmte Software für das Wiki ein, setzen wir eine bestimmte Software für die Meinungsbildung ein. Mhm. Damals wurde es halt aufgrund der verschiedenen Streitigkeiten und Dispute, hat man halt eine Parteitagsentscheidung besorgt und das nicht in Vorstand oder DRT machen lassen. Also es gibt da keine Test- oder Erprobungsphase. Man kann es natürlich evaluieren, aber das Ding ist erstmal da und bleibt auch bis zum nächsten Beschluss, der das vielleicht irgendwann aufheben könnte. So. Was sich im Liquid Feedback ändert, wiederum auch unabhängig von diesen SMV-Planung, was jetzt neu sein wird, der Prozess zur Einladung, zu sperren, zu Leuten, die ihren Zugang verloren haben, das wird stark vereinfacht werden. Das HCM, die neue Mitgliedsverwaltungssoftware, kann gewisse Dinge automatisch. Das heißt, wenn ein Mitglied jetzt neu eintritt, wird aufgenommen, zahlt seinen ersten Beitrag und wird in der zentralen Mitgliedsverwaltung eingetragen, dann wird automatisch die Software merkt das und schickt einen zweimal im Monat dann automatisch an alle neuen Mitglieder die Einladung ins Feedback raus. Da muss also keiner mehr da sitzen, das machen, das funktioniert dann von selbst. Das heißt, theoretisch wird man maximal 2 Wochen warten müssen, nachdem man eingetragen wurde in die Datenbank. Dann geht es halt wieder am Kreisverband oder am Landesverband, wie lange das davor geht, aber grundsätzlich ist es so, wenn man einmal drin ist, maximal 2 Wochen hat man seinen Zugang zum Feedback. Genauso bei jemand hat seinen Zugang verloren, jemand möchte den Account wechseln, weil er das Pseudonym wechseln will und so weiter, wird es in Zukunft so sein, dann muss der Liquid Feedback Mitgliedsverwalter, muss einfach nur reingehen, einen Haken setzen und gar nichts anderes machen, und die Software erkennt dann auch automatisch, da ist der Haken gesetzt, und dann läuft es genau wie bei den Einladungen, wird automatisch der neue Key verschickt, und die Sperren, was manchmal auch ein bisschen gedauert hat, funktionieren inzwischen nicht mehr explizit. Das heißt, wir schicken nicht mehr alle Keys, die zu sperren sind, über die Clearingstelle an die Administratoren, sondern wir machen es andersrum. Wir machen eine Whitelist und sagen einfach, das sind alle Keys, die im Moment erlaubt sind. Die gehen über die Clearingstelle an die Administratoren und die gucken halt nach, welche Accounts es gibt. Und Accounts, die nicht in dieser Liste stehen, werden gesperrt. Und das dann wahrscheinlich auch automatisiert? Das geht dann automatisiert. Da müssen wir an der Clearingstelle noch arbeiten. Das ist noch im Moment manuell. Das wird dann auch automatisiert werden. Aber es geht aus dem, genau wie die Einladung und die Ersatzschlüssel, wenn dieser Abgleich auch automatisch zweimal im Monat passieren. Darüber wird auch ermittelt oder übertragen die Stimmberechtigung. Das heißt, nur stimmberechtigte Leute sind in dieser Liste dann mit drin. Also man muss Mitglied sein, man muss einmal seinen Mitgliedsbeitrag bezahlt haben und mit den aktuellen Mitgliedsbeitrag nicht länger als 3 Monate im Rückstand. Dann ist man der Partei stimmberechtigt laut Satzung. Da hätte ich jetzt direkt nur zurückfragen, weil mein Mitgliedsbeitrag ist jetzt erst im April abgebucht worden. Das heißt, Anfang April war ich 3 Monate im Rückstand, ging aber um die Einzugsermächtigung. Wird das auch berücksichtigt? Dann hättest du Pech gehabt. Okay, gut zu wissen. Also, das ist dann eine Sache der Verbände. Die müssen ihre Prozesse dann so in den Griff kriegen, dass die Leute, wenn sie stimmberechtigt sind, auch entsprechend eingetragen sind. Also wenn ein Mitglied im Februar bezahlt und im April das noch nicht gebucht ist, ist das nicht das Problem vom Liquid Feedback, sondern da muss der Gänseck halt schauen, dass er seinen Laden so in den Griff kriegt, dass der innerhalb von 2 Monaten der Schatzmeister das buchen kann. Vielleicht erhöht dann die Sache, dass die Leute ihren Liquid-Zugang temporär gesperrt bekommen, auch ein bisschen den Druck, dass die Landesverbände da ein bisschen professioneller werden. Also es geht dann an der Stelle darum, dass wir nicht einfach jeden, der es mal vor Jahren geschafft hat, das in anderen Formular auszufüllen, einen Liquid Feedback-Zugang geben. Das heißt ja immer, wir sind 30.000 Leute und davon sind nur irgendwie 3.000 drin aktiv und das ist halt viel zu wenig. Wenn wir irgendwann feststellen, wir haben aber nur 20.000 Leute, die bezahlt haben, und von denen sind 5.000 aktiv im Liquid Feedback, ist die Quote schon eine ganz andere. Das heißt, man dann vergleicht dann nicht mehr mit der falschen Grundgesamtheit, sondern hat ein realistischeres Bild über die Beteiligung. Und es erhöht natürlich auch ein bisschen die Motivation, seinen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Also die Partei ist chronisch klamm und wenn es jetzt darum geht, dass die Leute Liquid Feedback gibt, ganz oft Leute, die wollen unbedingt rein, die treten ein extra deswegen. Und wenn man halt dafür bezahlen muss, dann zahlen die Leute auch einen Mitgliedsbeitrag. Das ist der zweite große Punkt. Der dritte große Punkt, dass jetzt nach über einem Jahr Planung endlich möglich sein wird, Untergliederungen innerhalb des Bundesliquids zu haben. Das heißt, man kann einen Bereich schaffen, der nur für Mitglieder des Landesverbandes, wir sind in Niedersachsen, für Niedersachsen sichtbar ist, beziehungsweise wo nur Niedersachsen drin abstimmen können. Halt auch über diese Erweiterung von Sage, wo dann genau geguckt werden kann, welcher Schlüssel darf wofür und was machen. Genau, also das spielt auf 2 Ebenen. Die eine ist, dass das Liquid Feedback, das man überhaupt kann. Das kann es seit der Version 2.0. Die haben wir im August letzten Jahres eingeführt. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, die Prozesse so zu bauen, dass halt über diesen Abgleich, den ich vorhin schon hatte, mit dieser Whitelist, da steht halt auch drin, zu welcher Gliederung der jeweilige Key gehört. Und die Admins wissen dann, okay, der Account, der mit diesem Key angelegt wurde, gehört zu Niedersachsen und der darf halt in diese Gliederung mit abstimmen. Das wird dann so funktionieren, dass die Gliederung halt das erstmal beschließen muss, dass sie das will. Dann beantragt sie das bei uns, kriegt sie das auch und müssen uns noch unterhalten, wie das funktioniert mit Regelwerken, Fristen, Themenbereichen. Da wird es wahrscheinlich einen Standardkatalog geben, den wir vorgeben. Oder die Gliederung sagt halt, wir wollen das, das und das. Sie muss sich aber dann halt selbst Gedanken machen. Das Ganze gibt es erstmal nur für die Landesverbände. Das wäre jetzt die nächste Frage genau. Weil die A groß genug sind. Es gibt ja so Datenschutzsachen und es gibt ja organisatorische Trennung zwischen dem Mitglied und dem Account. Und wenn man halt einen Kreisverband mit 10 Mitgliedern hat, wo sich 3 anmelden, ist das nicht mehr gewährleistet. Das ist das eine. Da müssen wir noch gucken, ob es vielleicht eine Mindestgröße gibt für die Untergliederung. Das ist noch nicht ganz raus. Und zum anderen müssen wir erstmal gucken, wie es funktioniert. Ob es funktioniert, der ganze Abgleich. Und da wollen wir nicht mit irgendwie 30, 35 Kreisverbänden anfangen, sondern erstmal halt 2, 3 Landesverbände, die schon in Hufen schauen. Also Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, alle da oben, die wollen das haben. Wenn die da erstmal drin sind, dann läuft der Prozess, dann gucken wir, ob es funktioniert. Und wenn das dann für die Landesverbände geschmeidig funktioniert, dann können zum Beispiel Bezirksverbände oder auch größere Kreisverbände das dann auch kriegen. Ja, ich weiß, dass in Nordrhein-Westfalen halt auch ein Liquid Feedback-Server läuft. Als für die Landesebene irgendwie selbst aufgesetzt, meine ich. Habe ich, wie gesagt, bin ich verunbeleckt. Das wird dort also auch schon genutzt. Ich denke, ich hoffe, dass Nordrhein-Westfalen sich dann auch anschließt. Das war jetzt schon mal interessant, was der Ausblick ist. Wie siehst du denn jetzt die Möglichkeiten, das System, was wir haben, um Meinung abzufragen, unverbindlich, und eine SMV einzuführen und zu verknüpfen? Siehst du das in nächster Zeit gegeben oder war jetzt die SMV-Con und so weiter, war ich leider nicht. Ja. Also da müssen wir uns klar machen, dass wir das Ob von dem Wie trennen müssen. Das hat also Mecklenburg-Vorpommern hat die SMV und die haben das gemacht. Die haben sich erst dafür entschieden, wir wollen dieses Instrument haben. im Prinzip egal, wie das aussieht. Da steht in der Satzung drin, die Landesmitgliederversammlung tagt neben den physischen Treffen auch online als ständige Mitgliederversammlung. Ja. Und so noch zwei, drei andere Sachen, was Stimmberechtigung angeht, aber im Großen und Ganzen ist das, was in der Satzung steht, was dieses System definiert. Mhm. Und dann haben sie ein halbes Jahr lang debattiert über die Geschäftsordnung. Ja. In der Geschäftsordnung steht da drin, welche Themenbereiche gibt es, welche Fristen gibt es, welches Tool wird benutzt, beziehungsweise welche Kriterien muss das Tool erfüllen. Mhm. Das war bei denen einfacher, weil da im Prinzip lief es auf Liquid Feedback raus, was es schon gab. Mhm. Insofern war die Diskussion da nicht ganz so offen. Aber im Bund ist es tatsächlich so, dass wir sagen müssen, aufgrund dieser ganzen Debatten und Streits um Superdelegierte, um Klarnamen, um Liquid Feedback, um Pirate Feedback und Lime Survey und was es alles gibt. Mhm. Da gibt es ganz oft so, fällt ein Reizwort, da diskutieren alle über ein Detail, werden sich nicht einig und vergessen dabei, dass wir eigentlich das mit dieser verbindlichen Online-Mitbestimmung machen wollen. Alle. Ja. Egal wie jetzt. Also wir sind die Partei des Internets. Wir wollen eine bessere Demokratie machen und dann stellen wir uns hin und schaffen es selbst nicht, ein Tool zu machen, was der Basis wenigstens irgendwie ansatzweise die Macht gibt, die sie bekommen möchte. Und das ist halt schon ein bisschen traurig, dass wir uns dann über so eine Details streiten und dann nie dieses gemeinsame Ziel erstmal festhalten und zu sagen, wir wollen außerhalb von Bundesparteitagen oder neben ihnen Entscheidungen treffen. Also unterhalb des Jahres. Es kommt halt raus, keine Ahnung, die Franzosen marschieren in Mali ein und sagen, wir wollen 3 Airbus-Flugzeuge von der Bundeswehr. Mhm. Da gibt es halt den parlamentarischen Prozess, der dann läuft. Das dauert so, keine Ahnung, 2-3 Monate, bis der Bundestag und dieser Kontrollausschuss, wer immer das dann macht, dem zustimmt oder halt nicht. Und in der Zeit kann die Partei eine Meinung finden. Das sind irgendwie 6 Wochen. Im Liquid Feedback jetzt zum Beispiel wäre ein Regelwerk irgendwie normal, das dauert auch 5 bis 6 Wochen. Da hat man halt ein bisschen Debatte, 2 Wochen Abstimmung und so weiter. Das ist völlig okay, um eine Position zu finden. Und die können dann wiederum Vorstände, Fraktionäre und andere Pressesprecher, auf die können sich berufen, damit arbeiten. Und es ist halt auch eine verbindliche Entscheidung. Das ist halt nichts, was man ignorieren kann, sondern eben ein Positionspapier, was auf dem Parteitag beschlossen ist, halt gleichgestellt. Also dann wirklich offiziell. Sonst jetzt im Liquid Feedback kann man sagen, ja, das haben alle Leute nicht gesehen, das sind ja viel zu wenig und da kann man halt immer irgendwie einen Grund finden, sich rauszureden. Wenn das ein verbindliches Tool ist, geht das nicht mehr. Mhm. Und man ist es halt ein offizieller Beschluss der Partei dann. Und vor allen Dingen ist es einem der Partei und nicht des Vorstands oder der Fraktion. Mhm. Und wenn ich gerade bei Fraktionen bin, noch ein Grund, warum wir so ein Instrument unbedingt brauchen. Wir wollen diesen Bundestag, wir werden da einziehen, das ist zumindest unser Plan. Wir werden, das genau. Ist überhaupt keine Frage. Das, also wir können gar nicht anders anfangen als dran zu denken, dass das klappt, weil wenn wir sagen, es wären nur 4%, dann brauchen wir nicht anfangen, um den Wahlkampf zu machen. Also wir werden eine Bundestagsfraktion haben. Das sind etwa 30 Abgeordnete, werden das sein. Die haben dann ungefähr 200 Mitarbeiter. Haben im Hintergrund den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, die zweitgrößte Bibliothek Europas steht im Bundestag. Die haben die Bundestagsverwaltung hinter sich, die Hauptstadtpresse steht nebenan. Die machen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche machen die Politik. Daneben steht die Partei auf Bundesebene, 9 Vorstände, im Moment gerade 7, 2 Angestellte in Teilzeit im Moment und Ehrenamtliche, die halt abhängig vom Motivations- und Zeitgrad halt mal da sind und mal nicht. Und ja, das passt nicht zusammen. Also wenn wir dort kein Instrument schaffen, wo die Partei verbindliche Entscheidungen treffen kann außerhalb von Parteitagen, wird die Fraktion einfach uns davonlaufen und die Fraktion wird die Parteipolitik machen. Weil das, was die Fraktion sagt, wird dann Position der Partei sein. Richtig, weil das vorne steht. Genau, das ergibt sich ganz automatisch. Und wenn es dort kein Gegengewicht gibt, wo man sagen kann, nein, die Partei will das nicht, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Jugend-Medien-Staatsvertrag, die Partei selbst lehnte den ab, die Fraktion hat gesagt, wir stimmen dem zu, weil parlamentarische Zwänge. Mhm. Und das passiert dann halt. Das kann jetzt immer noch passieren, weil die Fraktion halt immer noch freies Mandat, aber man sieht ja eben diesen Konflikt zwischen Partei und Fraktion. Ja. Wenn man das nicht hätte, das Instrument, wäre halt auch die ganze Partei dann plötzlich ein Sippenhaft von der Fraktion, die halt so einen Mist baut. Mhm. Und so könnte man halt die Fraktion, also sie unterstützen, das ist glaube ich die Hauptaufgabe, dass sie dann die Entscheidung trifft, die halt auch im Sinne der Partei sind. Und wenn sie es anders tun muss, weil sie bessere Informationen hat, weil sie mehr weiß, weil sie einen Wissensvorsprung hat, dann kann sie es machen, aber muss es halt begründen. Das geht auch. Also Also wir haben jetzt im Bund zum Beispiel, wir haben die Umfrage gemacht zum Parteitag und haben, obwohl auf Platz 1 zwei Tage Programm war, machen wir jetzt 3 Tage. Ja. Weil das auf mehreren Ebenen trotzdem besser ist als nur 2 Tage. Kann man aber auch begründen und gibt es halt einen Grund, von diesem Gewinner sozusagen abzuweichen und Platz 2 zu wählen. Das könnte die Fraktion auch machen. Aber wenn wir sowas gar nicht haben, dann steht halt die Fraktion da und die Partei kann nur die Schultern heben und sagen, ja, dann müssen wir warten bis zum Parteitag, was wir dann dazu sagen, da interessiert es auch keinen mehr. Also im Prinzip wird es dann, so wie du sagst, wenn wir es nicht haben, genauso laufen wie bei den anderen Parteien, wo dann die Fraktion die Tagespolitik macht, einfach wegen dem Zeitvorteil, wegen dem Unabhängigsein, weil sie halt Vollblutpolitiker sind, voll bezahlt und diese ganzen Mittel haben. Und über den Vorstand, wo da meistens dieselben Leute drin sitzen, die Leitanträge stellen, dann läuft das im Prinzip wie in der Fraktion. Das ist ja die alte Struktur, die wir nicht wollen. Nur um das auch nochmal festzuhalten an dieser Stelle. Gut, das hat schon, denke ich, einige Fragen beantwortet. Diese 12 SMV-Anträge, die jetzt zum Bund in BPT kommen, abgesehen, ob da jemand davon einer drankommt oder nicht, ich weiß nicht, wie die entstanden sind, warum 12 unterschiedlich entstanden sind. Kannst du zu diesen Anträgen an sich was sagen? Gibt es da welche bei, die gut sind oder möchtest du dazu gar nichts sagen? Das könnte ich dann auch verstehen. Also da bin ich jetzt als Bundesvorstand und jemand, der sich dafür für das Thema, das ist ein bisschen in der Doppelrolle, weil ich als Vorstand natürlich jetzt keinen bevorzugen will oder so. Was ich eins kann ich sagen, es gibt Anträge, die auf diese SMV-Konten basieren. Das heißt, in der SMV-Konten haben sich Leute getroffen aus verschiedenen Landesverbänden, verschiedenen Strömungen der Partei, verschiedenen Leuten, die bestimmten Ideen anhängen, also die Demokratie verfechtern, manche, die eher direkte Demokratie wollen. Die haben sich ja 2 Tage unterhalten, eben darüber, ob man so ein Tool braucht, ob es online sein soll oder nicht. Also man kann ja auch sagen zum Beispiel, wir wollen das unbedingt offline, weil uns der Grundsatz der geheimen Wahl so wichtig ist, dass wir das nicht online machen können, weil man online kann man nicht geheim wählen, Wahlcomputer und so weiter. Das geht halt nicht und das wollen wir nicht aufgeben, die geheime Wahl, also müssen wir es offline machen. Das macht Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Mhm. Da haben sich die Leute drüber unterhalten, auch über so, da gibt es so eine Art Mission Statement, wie das, was, also wo das Objekt beschrieben wird. Es gibt eine Art Mustersatzungsantrag und aus diesem Musterantrag ist jetzt auch ein Antrag an die SMV entstanden. Da gibt es jetzt 2 Abweichungen von den Teilnehmern, die mit dabei waren. Die halt der eine, also in dem Musterantrag, in dem Konsensantrag, wie er heißt, steht halt drin, dass die SMV nach dem Prinzip von Liquid Democracy arbeiten soll. Im Großen und Ganzen ist es nur, dass eine Mischung aus direkter und indirekter Demokratie steht da bei uns. Ganz kurz erläutern, was das bedeutet, die Leute das nicht wissen. Also Liquid Democracy ist, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, die Wiedererfindung der Demokratie mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts. Es ist eine Mischung aus direkter und repräsentativer Demokratie. Und zwar kann man sich entscheiden, ob man selber an irgendwas teilnimmt oder ob man einen Repräsentanten auswählt, der für einen entscheidet. Mhm. Das vermischt die Vorteile der beiden Demokratieformen, nämlich A, dass man selber mitmachen kann, wenn man das will, und B, dass man, wenn man das nicht kann oder wenn man keine Ahnung hat oder keine Zeit hat, dass man einen Repräsentanten wählt, der sich in das Thema einarbeitet und dafür einen dann diesem Thema entscheidet. Das ist ja das, was wir im Bundestag haben. Wir wählen Repräsentanten, die machen Vollzeitpolitik, die müssen sich damit beschäftigen, die müssen auch die Entscheidung treffen. Da können wir aber, wählen wir einmal alle 4 Jahre und dann müssen die halt irgendwie klarkommen und wir müssen auch damit klarkommen, was sie machen. Ja. Und können halt nicht irgendwann sagen, nee, ich will jetzt aber hier bei diesem Thema, was das Gewerbegebiet von meiner Haustür betrifft, will ich doch selbst mitentscheiden. Ja. Das geht bei Liquid Democracy. Da kann ich sagen, Umweltpolitik soll der Grüne machen. Oder unser, oder Ben Schreiner hier, bei uns Umweltpolitiker, soll der machen, hat er Ahnung von, will ich mich nicht kümmern. Mhm. Wenn es aber darum geht, dass das Atomkraftwerk irgendwie hinterm Haus gebaut werden soll, dann möchte ich schon selbst dagegen sein oder dafür oder was auch immer. Also diese Mischung gibt es, und sie vermeidet die Nachteile von den beiden Systemen, weil man dieses Fire and Forget nicht hat. Mhm. Man kann also jederzeit sagen, okay, das will ich entscheiden und nicht mein Repräsentant. Ja. Und man hat auch von beiden auch den Nachteil von direkter Demokratie, die halt zum einen ganz schlicht und einfach nicht skaliert. Also wenn ich jede Woche 20 Entscheidungen treffen muss, das funktioniert nicht. Ich kann sich nicht jeder mit einem Thema beschäftigen. Am Ende passiert es dann eher so, dass sich eher so eine Zeitelite dann drum bildet, also die Zeit haben, die sich damit zu beschäftigen, die bestimmen dann und eben nicht die, die Ahnung haben. Also diesen Nachteil hatten wir auch, das Populismus und sowas, das Minarettverbot in der Schweiz, und so, das sind so ein paar Dinge, die bei direkter Demokratie halt der Nachteil sind. Das vermeidet man halt, indem man beide Vorteile, die Vorteile von beiden nimmt, die Nachteile weglässt. Das ist also einer dieser Kernpunkte dieses einen Antrags. Es gibt einen, der eben das komplett weglässt, das also freilässt, nach welchem Prinzip das laufen soll. Und es gibt noch einen vom Andy Pop, der das Ganze noch allgemeiner hält, der eigentlich nur reinschreibt, es soll irgend sowas geben. Da gibt es noch ein paar detailliertere. Hardcore-SMV heißt der eine, die halt gleich eine Geschäftsordnung mit definiert und sowas. Mit Beschlussfähigkeit und so weiter. Das, glaube ich, ist zu früh dafür, weil wir auf Bundesebene zwar immer wieder streiten darüber, liegt die Feedback-Klarer an Delegation, das ganze Theater aber nie eben über das Ob. Jetzt sind wir langsam an dem Punkt, dass wir uns auf das Ob einigen können, weil wir feststellen, also eigentlich haben wir alle dasselbe Ziel. Wir wollen alle nach Australien auswandern, weil da das Klima so super ist. Wir wissen nur noch nicht genau, ob wir mit dem Zug fahren oder fliegen oder mit dem Boot. Okay. Und weil wir uns immer streiten, dass das Boot besser ist als der Flieger, stellen wir nie fest, dass wir eigentlich alle nach Australien wollen. Ja. Und das müssen wir erstmal festhalten. Das ist das, was ich persönlich als Ziel von Heimat habe, dass wir dort festhalten, okay, wir wollen dieses Instrument, wir wollen diese Beteiligung haben, wir wollen, dass wir mehr Leute die Teilhabe ermöglichen, auch Leuten, die es nicht schaffen, an diesem einen Wochenende im Jahr halt Zeit zu haben, die keine 3 Tage ermöglichen können, die mobil eingeschränkt sind, die beruflich unterwegs sind und so weiter, die das Geld nicht haben. Man kann über so ein Online-Tool eine viel größere Menge an Leuten einbinden in die Entscheidung, als jetzt diese, als die Bundesparteitage tun. Da helfen auch Sozialfonds, wo man irgendwie Leuten die Reisekosten erstattet und so. Das reicht halt nicht. Im Internet erreicht man halt viel mehr. Wie gesagt, Netzpartei, warum sollen wir nicht auch online entscheiden? Das wäre das völlig absurd, wenn gerade die Internetpartei sagt, ja, Entscheidung im Internet, naja, nee, ist uns zu mutig, wollen wir lieber nicht machen. Okay, dafür danke ich dir schon mal. Man könnte jetzt natürlich einsteigen in diese ganze Diskussion, Vor- und Nachteile wollen wir gar nicht. Nur eine Sache hätte ich, die wirklich allgemein interessant ist, mit den geheimen Wahlen im Internet. Da wird ja immer wieder gesagt, geht nicht, und Wahlcomputer mit Manipulierbarkeit. Diese beiden Dinge sehe ich als Knackpunkt, den die meisten Leute sehen. Von daher dazu vielleicht noch ganz kurz eine Aussage. Ja, es geht nicht. Schön. Also es ist tatsächlich so einfach, man kann diese Wahlgrundsätze von frei und geheim kann man online nicht umsetzen. Also frei geht schon mal gar nicht, weil man halt nicht in der Urne sitzt, sondern man kann beweisen, wie man abgestimmt hat, man kann erpresst werden und so weiter. Das geht halt, diesen Grundsatz der freien Wahl, den muss man aufgeben, wenn man online abstimmen will. Diesen Preis muss man halt zahlen, dass man halt dann irgendwie offener agieren muss. Und man kann halt Dinge, die eine geheime Wahl erfordern, das gibt es ja auch, Personenwahlen, irgendwelche wichtigen Sachen, die kann man halt in so einem Tool nicht entscheiden. Da muss man halt sagen, okay, da muss es einen Prozess geben, das ist bei den meisten Sachen auch vorgesehen. Wir haben jetzt hier ein Thema, geht es um, keine Ahnung, Rechte von Homosexuellen, Homo-Ehe, und da wollen jetzt viele Leute dabei, die in der katholischen Kirche heimlich bei uns Mitglied sind, die dann nicht offen drüber abstimmen können. Und da gibt es die Idee, dass man einen Prozess schafft und sagt, okay, aus diesem Online-Tool, wie auf dem Parteitag, ein Quorum für eine geheime Abstimmung, gibt es ein Tool genauso, und dann sagt man, okay, dieses Thema wird in dem Online-Tool nicht entschieden, sondern muss auf einem echten Parteitag entschieden werden, wo man geheim abstimmen kann. Das ist so ein Weg, den man gehen kann, dass man die meisten Sachen online macht, weil die meisten Sachen auf dem Parteitag stimmen wir auch offen ab. Nicht geheim. Und gerade Programm geht immer Karte hoch oder rote Karte, grüne Karte, und da werden die wenigsten geheim abgestimmt. Und eben diese, sagen wir mal, 80-90%, die wir sowieso offen abstimmen, kann man auch im Internet machen, weil eben das Geheime dort nicht notwendig ist. Die Dinge, die geheim sein müssen, Personenwahl und Vorstandswahl, gehen online nicht, die macht man auf dem echten Parteitag. Ja. Und bei den Dingen, wo man sagt, wo eine genügend große Menge an Leuten sagt, also das sollte man vielleicht geheim abstimmen. Das geht dann eben auch nicht online. Da sagt man, dafür gibt es halt einen Prozess, wo man sagt, wir schieben das aus diesem Online-Tool raus und tun das auf den Real-Life-Parteitag. Kann man dann noch weiterspinnen und sagen, okay, also Dinge, die aus der SMV kommen und dort geheim abgestimmt werden sollen, werden als erste auf dem Parteitag behandelt, dass die auch wirklich drankommen oder irgend sowas. Das ist eine reine Organisationsfrage. Aber ansonsten grundsätzlich muss man sagen, online und geheim funktioniert nicht. Es geht nicht, und man braucht auch nicht drüber nachdenken. Also wenn man online Entscheidungen treffen will, kann man praktisch an der Nachvollziehbarkeit und Transparenz drehen oder an der Geheimheit. Und die Nachvollziehbarkeit ist halt wichtiger, deswegen verzichten wir auf das Geheim. Können deswegen online verbindliche Entscheidungen treffen. Die müssen dann halt im Großen und Ganzen offen sein. Es geht nicht pseudonym, man muss nicht alles, der bürgerliche Name muss dann nicht irgendwo ganz offen stehen. Klar. Aber grundsätzlich geht geheim halt online nicht. Und das muss man halt sich ganz deutlich klar machen, dass man darüber gar nicht nachdenken braucht, weil es nicht funktioniert. Da kann man noch so viel Krypto draufwerfen, noch so viele Prozesse. Dann ist es nicht mehr nachvollziehbar, weil auch Oma Krause muss irgendwie grundsätzlich das Ganze nachvollziehen können. Deswegen sind ja Bundestagswahlen nachvollziehbar, weil man sich ja daneben hinstellen kann und gucken, wie ausgezählt wird. Da kann ich meinen Teil nachvollziehen. Das kann eben auch jemand, der gucken kann, wie die Striche gemacht werden, zusammenzählen kann, der kann es nachvollziehen. Wenn man da irgendwie Krypto und KPGP-Schlüssel und Einmaltoken, das ist vielleicht wissenschaftlich irgendwie ganz toll, aber es ist halt nicht nachvollziehbar. Und das wäre geheim, aber du könntest halt nicht ausschließen, dass manipuliert wird. Genau. Also man müsste dann wiederum einzelnen Instanzen vertrauen und das will man eigentlich nicht. Mhm. Und genauso ist es ja in einem in der Offline-Wahl, da gibt es ja auch Prozesse, wie man eben durch die Wahlbeobachter Manipulationen feststellen kann. Die werden ja auch aufgedeckt durch sowas. Mhm. Und es geht nicht um 100%ige Sicherheit. Die kann man eh nicht finden. Also auch bei der Bundestagswahl werden Stimmen landen in der falschen Spalte. Es gibt ein Beispiel, Piraten 0 und irgendwie Graue Panther 500 in einem Wahlbezirk, wo nebenan es genau andersrum war. Graue Panther 0, Piraten 500. Ne? Mhm. Das stellt man halt fest, das wird halt nachgezählt, dann korrigiert man das. Also am Ende geht es darum, die Manipulation aufzudecken und sie zu entdecken und sie dann halt beheben zu können. Oder halt zu sagen, ja, okay, hier ist was total schief gegangen, dann können wir es halt nicht nehmen. Aber halt geheim und online geht nicht. Punkt. Gut, alles klar. Wer die Frage auch beantwortet, wir haben jetzt auch eine halbe Stunde auf der Uhr. Wir gucken, wer sich das alles anhört bis zu diesem Ende. Ihr könnt dann ja in die Kommentare reinschreiben, dass ihr es zu Ende gehört habt. Klaus, ich danke, dass du die Zeit genommen hast und wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Alles klar. Dankeschön, gerne. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.